sein. Herzlich willkommen, Albert Rummelsdorf hier mit der Mahnwachen Aftershow Party. Das erste Mal uncut. Charlie, hi. Du bist auch wieder da. Ich grüße dich. Ja, ich hätte auch sehr gerne einen Vortrag gehalten, aber da die Leute, denen ich das adressiert habe, leider nicht mehr hier sind, habe ich mich da zurückgehalten. Aber der Kernsatz der ganzen Sache ist, die Wurzel des Übels ist der Schwachsinn, während die Wurzel des Schwachsinns gar nicht zu überschätzen ist. Hi Ratio, sehr gut. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, solche Gedanken aufzuzeichnen für die Gäste, die vielleicht später nochmal reinschauen. liebestadthass.wordpress.com. Ich freue mich, dass ich so ein wunderbares Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen habe, damit ich auch nochmal diese einfache Sache loswerden konnte. Allerdings frage ich jetzt mal hier den Interviewer, was ist das Gegenteil vom Schwachsinn? Die Vernunft? Sehr gut. Ich nenne es der Starksinn. Sehr gut, ja, der Starksinn. Und dazu habe ich auch eine Übung aus dem asiatischen Bereich herausgeholt. Und zwar geht es darum, dass man 5-mal hintereinander mit lauter Stimme Ha ruft. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Und danach... Ha. Danach ein von Herzen kommendes Om. Und nach dieser Übung hat man die Möglichkeit, die Wurzel des Schwachsinns erfolgreich zu bekämpfen. Wohlbekommt's. Dem Schwachsinn die Wurzel ziehen, sehr gut. Und wir schauen weiter beim ersten Aftershow-Podcast der Mahnwache in Hamburg. Und wir steuern gerade Udo und Alex an, die gerade tief im Gespräch sind. Wie bei mir jetzt wahrscheinlich. Neue, ja? Hi, stört es euch, wenn ich euch aufzeichne? Mich nicht. Ich bin transparent. Ich bin ein Mensch, ich bin geboren, um zu sterben. Alex, herzlich willkommen zum ersten Aftershow-Podcast der Mahnwache Hamburg, den du runterladen kannst, anschließend auf liebestadthass.wordpress.com. Mhm. Weißt Bescheid. Wirst du vielleicht nochmal reinsurfen und dir das runterladen? Ja, natürlich. Aber ich denke mal, du hast mir heute was mitgegeben. Da ist geheime versteckte Software schon dran, dann ist das ja kein Problem. Wenn ich das jetzt anschließe an meinen Laptop, dann ist alles drin, ne? Du bist ein Computerspezialist oder nicht? Ja, da ist alles drin, aber noch nicht diese Aufnahme. Die musst du dir runterladen. Nein, ich meine versteckte Programme, die von deiner Festplatte auf meinen Laptop überlaufen, das meine ich. Nee, ich hoffe nicht. Mein System soll ich, ist soll ich jetzt das Mikrofon leise bei mir einstellen und Kameras zu kleben? Ja, auf jeden Fall, wenn du eine Kamera nicht benutzt und die ständig an deinen Computer angeschlossen ist. Also ich würde da Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um meine Privatsphäre zu schützen. Wir bekommen gerade Toasty zu Besuch. Hi Toasty, herzlich willkommen beim ersten Aftershow-Podcast der Mahnwache Hamburg. Herzlich willkommen. Hallihallo Albert, vielen lieben Dank. Fühle mich sehr herzlich begrüßt und bin dankbarer Teilnehmer dieser Aftershow. Wie hat es dir gefallen heute? Doch, wieder mal ganz gut. Ich war auf jeden Fall sehr angetan von dem Beitrag von Timothy, der uns also mal wieder ermutigt hat, die Perspektive ein wenig anzupassen. Und das ist sicherlich das, was uns mithin noch am schwersten fällt, eine positiv gerichtete Perspektive zu behalten, gleichwohl dessen, dass wir einiges noch vor uns haben, was sicherlich der Bearbeitung bedarf, aber eben nichts ist unmöglich und die Notwendigkeit, die Dinge trotz der nahezu erdrückend erscheinenden Last im positiven Sinne anzugehen, ist sicherlich der Aspekt, der vielen von uns am ehesten fehlt. ja? Ganz genau, den Vortrag von Timothy kann ich sehr empfehlen, werden wir vielleicht nochmal verlinken. Kann man ja jetzt auch mit Timecodes, wenn du, ich glaube, Fragezeichen, nee, du musst ein und ein T gleich und dann kannst du das in Stunden und Minuten angeben. Und direkt zu Stellen in YouTube-Videos verlinken. Ah, okay. Das heißt, war mir auch noch nicht bekannt. Wenn Sven die Videos nicht aufsplittet, können wir in den langen Stream direkt reinspringen. Ja. Klasse. Ja, es lichtet sich so langsam. Ja, logischerweise. Es wird abgebaut. Die Aftershow-Party beginnt erst. Da. Ja, und wir hatten heute wieder einen ganz herrlichen Wind, frisch in Hamburg, relativ gutes Wetter, aber es war arschkalt. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, oh, es wird wieder so warm. Ein wenig wärmer hätte schon gefallen, aber die Wolken haben das so ein bisschen verhindert. Wenn die Sonne durchkam, war sie natürlich doch wieder dazu in der Lage, uns ein wenig Wärme zu spenden, aber das war leider immer nur recht kurzzeitig der Fall. Im Wesentlichen dominieren heute doch die Wolken ein wenig. Ja, da wünscht man sich Global Warming. aber meinen Rand dazu könnt ihr im vorhergehenden Artikel nachlesen. Ja, haben wir noch Themen? Bitte? Haben wir noch Themen? Haben wir noch Themen? Wir haben mit Sicherheit noch Themen. Doch. daran fehlt es ja eigentlich nicht. Ne? Aber ob wir jetzt hier an dieser Stelle weiter fortfahren wollen, ist die Frage. Ja, lieber an anderer Stelle. Wir sehen uns Montag hier auf jeden Fall wieder am Jungfernstieg. Immer wieder gerne. Am Flaggenplatz zum offenen Mikrofon, wo wir die Toleranz leben und jeden sagen lassen, was ihn bewegt. Auch wenn es manchmal grenzwertig ist. Ja, grenzwertig ist so manches, was so mancher von uns so vorzutragen hat. Ich habe auch so manchen Vortrag, der entsprechend grenzwertig zu werten wäre, noch nicht vorgetragen. Was also mich also so ein bisschen auch mit mir selbst hadern lässt. Aber ich muss das einfach hinnehmen erstmal, annehmen und im Weiteren dann vielleicht auch nochmal angehen. So gewisse Themen auch vorzutragen. Ja, genau. Die große Toleranz, das ist das, was uns von vielen unterscheidet. Ist natürlich nicht immer leicht, aber ich denke, wir machen das Beste draus. Toleranz ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Aspekt. Die multikulturelle Gesellschaft, in der wir leben, ist nun mal in der Not, auch Toleranz zu üben. Und letzten Endes ist das also vielleicht eben nur in einem anfänglichen Aspekt eine Not und im Weiteren dann eben auch eine Tugend, ein Gebot, eine erfüllende Erfahrung. Nur aus dem Ego heraus ist es sicherlich im ersten Ansatz meistens eben eine Art Abstrich, ein Verlust, ein Wegbrechen einer Denkhürde, die einem dann im Weiteren aber eben auch Zugang zu einer weiter und aussichtsreicheren Perspektive ermöglicht. Wir erschaffen als Ganzes im gewissen Sinne die Matrix, die in der Kinotrilogie schon im Wesentlichen beschrieben wurde. Und ticken gut daran, uns dessen bewusst zu werden, dass dieses Konzept aktuell hier langsam, aber sicher Bestand annimmt. Und es nicht in unserem Sinne sein kann, die Atmosphäre zu verdunkeln, um den Maschinen ihre Sonnenenergie zu nehmen. Denn das nimmt uns auch unsere Energie. und verdammt uns dazu, in ewiger Dunkelheit irgendwo unter Tage zu leben. Und, ja, ein reichlich dämliches Konzept. Also, es könnte nicht lebensfeindlicher sein. Genau, lass uns die Roboter vernichten, die irgendwie anders noch Elektrizität gewinnen können, indem wir Sonne abschneiden. Ich denke tatsächlich, dass es also diese Konzeption von den 99 und 1%, also die 1%, die alles beherrschen wollen und die 99, die sich dem irgendwie immer wieder fügen, das ist ein Denkkonzept, von dem wir uns langsam verabschieden sollten. Denn auch die 1% leben auf Mutter Erde mit uns zusammen und haben sicherlich im Wesentlichen kein Interesse daran, oder dem entgegenzuarbeiten, daran, was in dem wesentlichen Zusammenhang was zu verändern. Es ist, glaube ich, vielmehr so, dass die 99% aktuell eben viel, viel stärker den Takt angeben, als sie sich selbst klar machen wollen und im Wesentlichen eben genau das produzieren, was wir so aktuell auch als uns entgegenstehend empfinden sollen und müssen. Denn der Abstand, den manch Mensch schon von der Natur und dem natürlichen Umgang mit sich selbst auch entwickeln konnte, ist nicht lebensförderlich. Und das ist ein Aspekt, der ist vielen von uns schon im Wesentlichen lange klar, aber es fehlt wohl irgendwie immer noch an Motivation, an Antrieb, diese Erkenntnis auch ins Sein einfließen zu lassen. Das TUN-Prinzip, ja. Tun. Ja. Genau, das Wissen, was man hat, auch praktisch umsetzen. Das ist mitunter auch gar nicht so einfach. Auf keinen Fall. Vor allen Dingen, wenn man relativ viel Wissen schon zusammengesammelt hat, dann kann das also mitunter sogar echt hinderlich wirken. Ja, genau. Es kommt einem echt so vor, als würde Knowledge Brings Fear da echt recht haben. Ja. Je mehr man weiß, desto mehr fürchtet man sich, hat andere Assoziationen. In dem Zusammenhang muss ich ja nochmal kurz an, wie heißt denn das, den Dunning-Kruger-Effekt anspielen. Ist ja das ein Begriff, das ist ein Prinzip, das besagt im Endeffekt, je mehr jemand Experte in einem Gebiet ist, desto mehr stellt er sein Licht unter den Scheffel. Also wenn irgendjemand dick rumprahlt, irgendwie er wüsste da richtig derbe viel von und er wüsste die genaue Antwort, dann ist das oft nicht so. Und die Leute, die tatsächlich Ahnung haben, die sind dann zurückhaltender und sagen, also ich würde das so sehen. Und also wer eben am Wissen schaffen interessiert ist, dem ist auf jeden Fall klar, dass das Beantworten von Fragen letzten Endes dann doch immer auch mehr Fragen wieder mitbringt und dass also die Erkenntnis, die einer für sich gesammelt hat oder erfahren hat, eben als solche sicherlich nicht endgültig steht, sondern nur ein Schritt in einer Folge darstellen kann. Und der Eindruck ist sicherlich zu Recht an vielen Stellen vorhanden, dass es also manch einem von uns an dem fehlt, diese Beweglichkeit im Geiste eben auch zu praktizieren und sie nicht nur zu propagieren. Genau. Okay. Nicht, wie sagt man, Wasser predigen und Wein trinken. Genau. Ja, da kann auch ich mir die eigene Nase ganz hübsch mal wieder anfassen. Aber auch in dem Zusammenhang sind eben Schritte mitunter eben mühevoller als erwartet. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle mal so zu Protokoll geben. Wenn mein Weg mir vorab bekannt gewesen wäre, wäre es sicherlich nicht mein Weg geworden. Die Mühen und Qualen, die ich durchlebt habe, schon hätten mich mit Sicherheit davon abgehalten, meine Perspektive so weit auch zu erfahren, wie ich es getan habe. Aber glücklicherweise ist eben an dem nicht so, dass man es vorher sehen kann, welche Windungen auf dem Weg alle vor einem liegen. man sieht nur so ein Ziel als Vision, als Erkenntnis und versucht dann eben, sich darauf zuzubewegen. Und im Versuchen, dorthin zu kommen, stellt man dann eben fest, dass es eine sehr viel mühevollere und umfangreichere Arbeit ist, als in der zweidimensionalen Idee, die man so vor dem geistigen Auge dann einfängt, einem vorkommen will. Genau, leichter gesagt als getan. Richtig. War schon immer so. Ja. Aber das macht das Tun dann eben auch umso wertvoller. Na klar. Also Beispiel vegetarisch. Ich habe es also als relativ mühevoll empfunden, mich von der Fleischeslust in dem Sinne zu trennen. Aber mittlerweile durfte ich dann auch schon erfahren, wie viel besser ich mich fühle, seitdem ich das geschafft habe. Denn nachdem ich schon ein gutes Jahr vegetarisch gelebt habe, habe ich einen Ausflug in die USA vorgenommen und dort zum Teil eben doch wieder recht umfangreich Fleisch konsumiert. Nicht als Ziel, aber eben als Erfahrung sich so ergeben. Es wird einem schwierig gemacht, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren in den Vereinigten Staaten? Nee, das kann ich nicht behaupten, dass es einem schwierig gemacht wird, aber es wird einem sicherlich noch nicht so einfach gemacht wie in unserem Rahmen hier. Denn hier scheint es mir doch so, dass das schon für einen bedeutend größeren Anteil von uns eine Realität darstellt, was eben entsprechend auch in den Supermärkten und Einkaufsmöglichkeiten wiedergespiegelt wird. Und auch also im Angebot, was Restaurants als und auch Snackarts, ne, in irgendwelchen Imbissen angeboten wird, ist also schon deutlich ein deutlich größerer Umfang im vegetarischen Angebot hier abrufbar. Und das macht es natürlich leichter. Und für mich war aber die Erfahrung in den USA eben nochmal wieder Fleisch zu konsumieren, insoweit auch sehr hilfreich und reizvoll, als dass ich eben da eine Gelegenheit hatte, nochmal wieder eine richtig große Portion Fleisch zu essen, nach der ich mich dann auch also prompt wenige Stunden danach richtig scheiße gefühlt habe. Also ich konnte richtig spüren, dass mein Körper das da rebelliert hat und das nicht mehr als förderlich empfinden konnte. Und im Grundsatz war mir das ja schon im Wesentlichen auch klar, aber es hat also wirklich geholfen, da nochmal diese Erfahrung mitzunehmen und mir das auf dem Wege nochmal bewusster werden zu lassen, dass es eben tatsächlich für mich hilfreich ist, im Wesentlichen wenigstens aufs Fleisch zu verzichten. Ich mache da keine hundertprozentigen Ansagen mehr für mich. Das habe ich inzwischen auch gelernt, dass es sinnlos ist, sich in die Illusion der 100% Perfektionismus einzufangen. Es ist sicherlich nicht verkehrt, Perfektionismus anzustreben, aber es als Ziel erreichen zu wollen, ist Quatsch. Denn 0 und 100 sind Werte, die wir im Menschsein nie erfahren können. Das sind Grenzwerte, die sind Gott alleine vorbehalten. Sehr schön. Ja, also ich bin angetan von der Konzeption des Mikrofons in deiner Hand. Kannst du es auch gerne mal in die Hand nehmen? Also da habe ich auch nichts gegen. Mir friert schon die Hand ab, danke. Und dann ist es mir ja eine Freude, dir assistieren zu dürfen hier an dieser Stelle. Nein, aber ich weiß ja, ich habe eine ganze Menge zu sagen. Und ich bin ja auch gar nicht also ich lehne das ja nicht ab, das auch zu tun. Nur habe ich mittlerweile festgestellt, dass also je größer der Rahmen, in dem ich vorsprechen soll, desto unangenehmer fühlt sich das aktuell für mich an. Und insofern bin ich also von der Konzeption eines Interviewpartners doch sehr sehr angetan. Ja, das ist das, was ich sonst auch immer bei der Mahnwache am offenen Mikrofon vermisse, dass da mehr Dialog zustande kommen sollte, dass da kein Moderator, aber ein Gesprächspartner, dass sich gleich zwei Meinungen entwickeln können. Ja, ja, ich glaube, das wäre tatsächlich eine hilfreiche Geschichte. Also ist auch für denjenigen, der es dann konsumieren darf, im Anschluss, glaube ich, ganz anregend, das eben nicht als Monolog zu empfangen, sondern als Dialog. Ganz genau. Da ist eine ganze Menge drin zu gewinnen. Zumal es eben auch an der Stelle dann eben den Schritt hin in die multidimensionale Konzeption her deutlicher macht. Ne? Also indem es nicht einer ist, sondern gleich zwei, die da in einem Dialog miteinander Themen besprechen, fühlt sich, glaube ich, auch ein nachgeschalteter Zuhörer oder Zuschauer, der es dann konsumieren kann, was dort zusammengetragen wurde, leichter eben einem Gespräch zu folgen als einem Monolog. Na klar, wird ja viel auch in der Propaganda entsprechend eingesetzt. Ihr kennt das bestimmt aus dem Fernsehen, na klar, zwei Moderatoren, kennt ihr aus ganz vielen Geschichten. Ja, das ist tatsächlich ein Konzept, was wir schon recht weitläufig auch betreiben. Was ohnehin ein Aspekt ist, der je weiter der Geist offen ist, desto klarer wird es eigentlich. Zumindest in meinem Empfinden, dass wir an vielen Stellen deutlich weiterentwickelt sind, als wir es uns einfach klar machen. Das Bewusstsein ist eben genau der Punkt, der an vielen Stellen noch so wenig entwickelt ist. Aber praktizieren im kleineren Rahmen tun wir schon eine Menge, was diesem Bewusstsein entspricht. Wir machen es uns nur nicht recht bewusst. Also eine Ironie, wenn man so will, die auch wieder klar macht, wie deutlich doch das große Ganze uns in einem positiven Lichte noch immer wahrnimmt und eben auch uns zuträglich zugeneigt ist. Nur wir müssen es eben auch aktiv für uns nutzen wollen. Genau, man darf sich nicht ausruhen auf den Lorbeeren, sondern man muss ständig streben. Ja. Verbesserung, ja, ja. Wir klagen auf hohem Niveau auf jeden Fall. Wir sind relativ weit oben in der Pyramide angesiedelt, wenn man das so betrachten will. Aber es muss was passieren. Wenn wir nichts tun, dann bleibt es so. Und alles, was wir Guten tun müssen, damit das Böse gewinnt, ist gar nichts. Richtig, richtig, ja. Böse. Wenn man es denn so betrachten will. Ja, es ist ja die Tendenz, aus dem Rahmen, aus dem wir uns entwickeln, eben eher in einem Schwarz-Weiß-Konzept zu klassifizieren. Und das ist als Ansatz, um sich ein Bild, was vorher noch gar nicht existiert hat, näher zu bringen, ist es sicherlich hilfreich. Denn, ne, also wenn man nur einen Punkt, einen schwarzen womöglich wahrnimmt, dann hilft Schwarz-Weiß schon mal. Dann nimmt man ja Weiß mit ins Spiel und hat also an der Stelle dann schon mal was gewonnen. Aber also das Schwarzmalerei erweitern durch das Hineinbringen von etwas Weißem ist in dem Zusammenhang dann sicherlich schon mal ein hilfreicher Ansatz. Aber letzten Endes ist eigentlich klar, dass die Welt extrem bunt ist und wir also uns in den nächsten Schritt hinein entwickeln dürfen und sollen, die Farbenvielfalt und Vielfalt und die Pracht, die sich damit für uns als Wahrnehmende ergibt, eben auch anzuerkennen und wertzuschätzen. Und das Prachtvollste, was sich jeden Tag wiederholt, ist neben dem Sonnenuntergang, dem ich also eine ganze Menge schon lange abgewinnen mag, ein Aspekt, der also dem ja natürlich vorausgeht, nämlich der Sonnenaufgang, der meistens noch viel prachtvoller ist, aber von den wenigsten wahrgenommen werden kann, weil wir also in den üblichen Konzepten an der Stelle meistens noch schlafen. Und, man muss ja arbeiten und Geld verdienen. Richtig, genau. Das ist ja das einzig Wichtige im Leben, das Geld zu verdienen, damit man sich was leisten kann. Ich bin zum Glück durch meinen Weg an der Stelle von einer solchen Perspektive inzwischen ausgenommen. Nicht, dass ich mich grundsätzlich dagegen wehren würde, mit Geld auch was anzufangen, aber ich habe auf jeden Fall keine Not mehr in mir, was verdienen zu wollen. Ich glaube, ich habe mir schon eine Menge verdient gemacht und bin dabei, also die Saat aufgehen zu sehen und freue mich daran, da auch in Kürze Früchte ernten zu können. Man erntet, was man sät, ganz genau. Ja. Alte Kalawas, alte Sammlung hier. Genau, man muss den Baum nach seinen Früchten beurteilen. So sieht's aus. Richtig, richtig. Und dann kann man entscheiden, was man für Saaten sät. Ja. Also wir sollten an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzung angehen, denke ich. Ich mag dieser Konzeption, wie gesagt, eine Menge abgewinnen. Und vielen Dank, Tosi. Bin erfreut, dass ich dein Interviewpartner sein durfte. Gerne, Albert. Am nächsten Montag, selbe Stelle, selbe Welle. Ab 18.30 Uhr ist die Mahnwache am Jungfernstieg. Jeden Montag wahrscheinlich, wenn jemand sich angemeldet hat. Theopraktisch auch das. Ich hätte nichts dagegen, dass wir also so eine Interviewsituation an anderer Stelle auch nochmal angehen oder fortsetzen. Das Frieren hier draußen ist nicht unbedingt so sehr förderlich, finde ich. Sehr fordernd. Ja, genau. Es zehrt so ein bisschen am Körperlichen. Und das macht man ja natürlich logischerweise auch geistige Arbeiten ein wenig schwerer. Das wissen wir ja schon lang. Wir hätten ja das Geistige niemals entwickeln können, hätten wir nicht den Komfort der Ernte dank Saat und die Sesshaftigkeit der Häuslichkeiten erarbeitet, dann wäre uns sicherlich der Zugang in vielerlei Hinsicht zu geistigen Horizonten verwehrt geblieben. Auf jeden Fall. Nur haben wir da einen gewissen Rahmen entwickelt und der reicht sicherlich auch in vielerlei Hinsicht noch langfristig aus, damit wir also diese Komfortzone des Wohlstandes auch ein Stück weit wieder als hinderlich in unserem Entwicklungsrahmen einordnen dürfen. Denn die Nähe zur Natur ist dabei, wie gesagt, ein Aspekt, der uns doch recht deutlich verloren gegangen ist. Und ohne die können wir ja nicht sein. Insofern, so ein Stück weit heißt es Back to the Roots. Alles klar. Ich glaube, wir machen ein kurzes Musikintermezzo. Vielen Dank, Tosti. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ja, jederzeit. Waschen beim Bravo. Bravo, der wunderbare André, der uns hier die Musik macht. Ich will noch eine Tüte bauen. Willst du auch was sagen fürs Ich muss das Radio schon unterbrechen. Ich bin hier der Rudi. Ich muss sie wieder zusammenpacken. Die Radioshow ist jetzt beendet. Wir sind noch nicht mal on air. Ach so, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und nächsten Montag mehr. Ich muss jetzt einpacken. Wir müssen jetzt einpacken. Die Zensurbehörde ist da. Das ist deine Radioshow. Die Batterien sind leer. Oh, Entschuldigung, ich habe die Haare ausgezogen. Liebestadthass.wordpress.com. Seit nächsten Montag am Jungfernstieg. Alles das Gute. Das ist dein Blog, oder was? Bleib kritisch. Und den kann man nicht, kann man nur lesen, wenn man Mitglied ist bei Dings. Der aber ich, um jeden. Zu kommentieren, muss ich Mitglied sein. Also du bist herzlich eingeladen, mitzuschreiben. Mitzuschreiben. Seid alle herzlich eingeladen. Und meldet euch. Okay, und die Uhr läuft. Die Uhr läuft. Keyhole, Release, wo ist der Keyhole? Ja, da musst du einen Trailer drauf schreiben.